Toxoplasmen, angstlose Katzenpassagiere. Eine 32-jährige Frau ritzt sich mit einer Rasierklinge aus dem Discounter einmal über die Innenseite ihres Handgelenks. Es ist dieser Reiz, der sie dazu bringt. Ein 50-jähriger Rennautofanatiker rast volle Kanne gegen einen Baum. Er stirbt. Eine Ratte legt sich in die Küche direkt neben den Futternapf der Katze und drapiert sich als köstliche Mahlzeit. Was haben die drei gemeinsam? Sie hören nicht nur auf diese inneren Signale, die im Interesse unseres großen Zellverbandes eigentlich nur das Beste für uns wollen. Es gibt bei diesen drei noch andere Interessen als die ihrer eigenen Körper. Interessen, die irgendwann einmal aus einem Katzendarm gekommen sein könnten. Katzendärme sind die Heimat für Toxoplasma gondii. Dieses winzige Wesen besteht aus nur einer einzigen Zelle, zählt aber schon zu den Tieren. Im Vergleich zu Bakterien fällt auf, dass die Erbinformation dieser Kreaturen wesentlich komplexer aufgebaut ist. Außerdem hat es andere Zellwände und vermutlich ein etwas aufregenderes Leben. Toxoplasmen vermehren sich in Katzendärmen. Die Katze ist ihr Wirt und alle anderen Tiere, die den Toxoplasmen nur eine kurze Zeit als Taxi zur nächsten Katze dienen, nennt man Zwischenwirte. Eine Katze kann nur einmal in ihrem Leben Toxoplasmen bekommen und ist auch nur während dieser Zeit gefährlich für uns. Ältere Katzen haben ihre Toxoplasmeninfektion meist schon hinter sich und können uns dann nichts mehr anhaben. Während einer frischen Infektion sind Toxoplasmen im Kot der Tiere und nach rund 2 Tagen in der Katzenbox herangereift und startklar für die nächste Katze. Kommt keine des Weges, sondern nur ein pflichtbewusst kotschaufelndes Katzenbesitzer-Säugetier, nehmen die winzigen Urtierchen dann eben dieses. Die Tierchen aus dem Katzenkot können bis zu 5 Jahre auf einen neuen Wirt warten. Es muss also nicht unbedingt ein Katzenbesitzer treffen. Katzen und andere Tiere bewegen sich durch Gärten, Gemüsefelder oder werden ab und zu getötet. Eine der Hauptquellen, sich Toxoplasmen einzufangen, ist rohes Essen. Die Wahrscheinlichkeit, selbst Toxoplasmen zu haben, ist in Prozenten etwa so groß wie das eigene Lebensalter. Circa 1/3 aller Menschen auf dieser Welt beherbergt sie. Toxoplasma gondii sind Parasiten. Sie haben bei erwachsenen, gesunden Menschen keine allzu großen Auswirkungen. Manche Menschen merken ein paar grippeartige Symptome, die meisten merken nichts. Toxoplasmen ziehen nach der akuten Infektion in winzige Apartments in unseren Geweben und begeben sich in eine Art Winterschlaf. Sie lassen uns für den Rest unseres Lebens zwar nicht mehr alleine, sind aber recht ruhige Untermieter. Dramatisch kann eine Infektion allerdings bei Schwangeren verlaufen. Die Parasiten können durch das Blut bis zum Kind gelangen. Das Immunsystem kennt sie noch nicht und ist nicht schnell genug beim Abfangen. Das muss nicht immer passieren, aber wenn es geschieht, kann es zu starken Schäden bis hin zu einer Fehlgeburt führen. Wenn man die Infektion früh genug aufspürt, kann man Medikamente verabreichen. Da allerdings die wenigsten Menschen etwas davon mitbekommen, stehen die Chancen nicht allzu gut.